ein, wo ich will, als hätte mein Penis eine Null auf dem Nummernschild. Mal sehen, ob deine Crew mein Hunger stillt. Ich will nicht angeben, angeben ist nur Mittel zum Zweck. Gib uns noch ein Jahr und Hip-Hop ist weg. Seit die Muschis auf Tour, es riecht nach Fisch in der Stadt. Hier ist doch so gemütlich, wieso kommt denn nicht auf den Takt? Deine Braut ist wie dieser Sampler, denn wir sind auch drauf. Ich lass die Sau raus, dann schmeiß ich die Sau raus. Auf unserer Tour wird eure Land unsere Speisekarte. Jede Frau will, dass ich meinen Truck in ihrer Einfahrt packe. Triff mich im Winter, Sonnenbrille, Strandbuddy. Du gehst mit deiner Frau spazieren, ich mit meinem Schwanz Gassi. Dein Gesicht ist wie ein Versprechen, ich geb dir die Hand drauf. Deine Mama keine Hürde, doch ich nehme sie mit Anlauf. Rappen, schlafen, ficken, wilde Tiere ausweiden. Alles killen, Geld verdienen, wieder aussteigen. Rennen um dein Leben, kreppel deine Arme hoch. Rennen um dein Leben, wie ein Hero Chuck. Rennen um dein Leben, wirf die Hände in die Luft. Rennen um dein Leben, sonst wärst du Leprakran. Vergiften, doch ich will lieber in Kohle als in Scheiß ersticken. Deine Leiche auf der Schulter, dein Blut auf meiner Krone. Mit Dämonen an der Leine in der Fußgängerzone. Tarek macht euch Bein, meine Zähne aus Weißgold. Als Zepter, ein Platin besetzter Fleischwolf. Ab und zu bekomme ich Bomben angedroht und schlage zu wie bei einem Sonderangebot. Du bist nicht cool, weil du Blumentopf für peinlich hältst. Du läufst rum in einem rosanen Zweimannzelt. Von Tarek geht deine rollige Mutter in die Knie. Sie entstammt deiner alten Nacktputzer-Dynastie. Baby, lass dich von einem Menschenfresser vernaschen. Du kannst mich beim Making-of deiner Schwester betrachten. Für Frauen, die Liegestütze auf der Tanzfläche machen. Und Bauarbeiter-Atzen, die die Hand sprechen lassen. Rennen um dein Leben, kreppel deine Arme hoch. Rennen um dein Leben, wie ein Hero Chuck. Rennen um dein Leben, wirf die Hände in die Luft. Geisterfahrer auf der Autobahn, triff mich auf der A10, ich lauf mich warm. Ich zünd ein Streichhölzer an meinem Stoffelbart. Mein Team KIZ, ich mach die Fotze hart. Ich soll den Bordstein fressen, gib mir Pfeffer und Salz. Es war Peng Peng, ich hab deine Schwester geknallt. Deine Titten sind zu Haus, doch dein Arsch ist bald. Ich verzieh mein Gesicht, du denkst dir Karneval. Du und mein Schwanz, es ist Dinner for One. Deine Nachgeburt hat das größere Zimmer bekommen. Scheiß auf die Familie, ich bin Kartoffel. Die einzige schwarze Musik, die ich kenne, ist Gossip. Gib der Klo vor ein Fuhren, denn es ist Kokain im Trinkwasser. Deine Braut ist ein Hingucker und ich bin ein Hinfasser. Du bist Ebersi, guck mal auf dein EKG. Du sagst, Geld stinkt, ich sag, das Geld stimmt. Rennen um dein Leben, kreppel deine Arme hoch.